Hatz und drei Katze und schwarz braune Kuh. Es gibt mir mein Vater, wann ich heirate du. Zwar Hatz und drei Katze und schwarz braune Kuh. Es gibt mir mein Vater, wann ich heirate du. Will ich doch nicht, heirate nicht. Bleib ich ledig und schab ich nicht. Will ich doch nicht, heirate nicht. Bleib ich ledig. Schaff ich schwer, wann ich heirate du. So halbverrücktes Kall und stummschönzige Muck, das schenkt mir mein Schwer, wann ich heirate du.